Und wenn zu ihnen gesagt wird, gebt von dem aus, womit Allah euch versorgt hat, sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben, sollen wir jemanden ernähren, den Allah, wenn er wollte, ernähren würde. Ihr befindet euch nur in deutlichem Irrtum.